Der Islam wird hier in Europa durch die stattfindende Migration zunehmend an Bedeutung gewinnen. Und ich werde nachher darlegen, wie die Islamisierung des Vorderen Orients und Nordafrikas stattgefunden hat. Und wir erleben momentan ähnliche Erscheinungen, wie das also in Nordafrika und im Vorderen Orient in der Vergangenheit war, hier in Kerneuropa. Und ich werde auch erläutern, warum der Islam also unfähig ist, sich an Europa und seine Werte wie Freiheit und Toleranz anzunähern. Das ist also unmöglich. Und ich werde auch darlegen, warum der Islam keine Religion ist, sondern eine Ideologie. Das Begreifen, dass der Islam eine Ideologie ist, ist überhaupt die Voraussetzung, dass wir mit denen eine artgerechte Auseinandersetzung führen können. Das momentane Problem, was wir haben, ist, dass die politischen Machthaber in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen europäischen Ländern die allgemein als Religion anerkennen, dass das auch gesellschaftlich so weit und breit vertreten ist, dass es also eine Religion sei, keine Ideologie. Und dass das also nicht nur von den heutigen Machern, also den Liberalisten, so gesehen wird, sondern auch von einer Bewegung in Europa, die also in den 20er, 30er, 40er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr stark war, die was Nationalsozialismus, Faschismus, Phalangismus kennen, die auch den Islam als Religion begriffen haben und als Nationalsozialisten sogar als Seelenverwandte mögliche Bündnisform gegen die Engländer, gegen die Angelsachsen, gegen die US-Amerikaner. So, wenn wir also mal in Fremdwörter du reingucken, unter Religion, dann lesen wir da beispielsweise innerliche Frömmigkeit. Das ist eine der Bedeutungen, für mich die zentrale Bedeutung des Wortes Religion. Und genau das fehlt im Islam. Das will ich nachher kurz erläutern. Wenn wir über den Begriff Ideologie schauen, dann können wir da also feststellen, das sei eine weltanschauliche Konzeption, in der Ideen der Erreichung von politischen und wirtschaftlichen Zielen dienen. Das können wir also für den Islam festmachen. Das ist so. Frömmigkeit, innere Frömmigkeit fehlt. Es gibt also eine Wissenschaft, nicht die Islamwissenschaft, sondern die Soziologie, die sich mit Religion befasst, auseinandersetzt, wissenschaftlich auseinandersetzt. Und diese Wissenschaft legt also fest, was Religion ist und was nicht Religion ist, was Sekte ist. Der Islam oder im Islam komplett fehlt eine hierarchische Priesterschaft. Die gibt es nicht. Diejenigen, die immer wieder als quasi als islamische Geistliche bezeichnet werden, sind keine Geistlichen, sind in keiner Form entsprechend ausgebildet, sind auch nicht geweiht, wie das bei Priestern in allen anderen Religionen der Fall ist, sondern sie sind halt eben jene Menschen, die in einer gewissen Weise befähigt sind, durch auswendig Lernen des Korans als Vorbeter aufzutreten. Dann haben wir noch, das ist eine weitaus wichtigere Gruppe im gesamten Islam, diejenigen, die als Rechtsgelehrte, besser gesagt als Advokaten da tätig sind und den Koran und die Hadithen und alle Fatwas, das sind diese Grundsatzurteile, zu allen möglichen Themen täglich auslegen, und zwar immer in ihrem Sinne, sodass also sie da einen Mehrwert gewinnen und diejenigen, die also diese Auskünfte, diese Rechtsfatwas erwirken, halt eben, wenn sie Geld haben, alles bekommen können, was sie wollen, und diejenigen, die nichts haben, die gehen leer aus. Und wenn sie Pech haben, werden sie umgebracht. Also wir haben, müssen wir feststellen, es gibt keine Priesterschaft, es gibt auch keine hierarchische Organisation der Priesterschaft. Es gibt allenfalls sowas wie soziale Anerkenntnis, dass man sagt, der eine Rechtsgelehrte steht höher als der andere. Das ist dann aber so eine Art allgemeine Übereinkunft, die nicht einklagbar ist, die auch nicht geregelt ist. Können andere sagen, nee, das erkenne ich jetzt nicht an, das ist kein für mich richtiger Rechtsgelehrter, ich möchte es anders sehen. So, und dieser Zustand des Fehlen einer hierarchischen Priesterschaft und die genaue Trennung zwischen Priester und Laien ist ein Sektenmerkmal. Wesentliches Sektenmerkmal, sagen die Soziologen. Ein weiteres Merkmal ist das Fehlen der inneren Frömmigkeit. Man geht also davon aus, kein Moslem, kein Mohammedaner wird dazu gezwungen oder angehalten, sich selber mit Gott zu befassen. Im stillen Gebet oder so etwas. Und wir haben die fünf Pflichten des Mohammedaners. Die erste Pflicht ist die Shahada, das öffentliche Bekenntnis, dass die einzige Gottheit auf Erden Allah ist und sein Gesandter sei Mohammed. Und dann haben wir als zweite Pflicht den Salat. Das ist also die rituelle Unterwerfungshandlung, die man fünfmal am Tag Richtung Mekka machen muss. Dazu benötigt man einen Gebetsbezirk oder Niederwerfungsbezirk, die Moschee. Und das ist in gewöhnlicher Weise, wird das kenntlich gemacht durch einen Teppich. So, allein diese beiden Pflichten zeigen den Grad der Öffentlichkeit, die ein Mohammedaner also erdulden muss. Als dritte Pflicht haben wir dann den Saum, das ist das Fasten, das auch wieder eine öffentliche Handlung ist im Ramadan. Das wird ja gemeinschaftlich begangen, vor allem auch das Fasten brechen, nach Einbruch der Dunkelheit. Und das ist wiederum auch etwas, wo also enormer sozialer Druck auf den Menschen lastet und also Öffentlichkeit das Entscheidende ist. So, diese beiden letzten Pflichten, wie beispielsweise die Hadsch, also die Reise nach Mekka, wäre auch wieder in der Öffentlichkeit, aber das ist jetzt nicht so entscheidend. Die ersten drei sind viel wichtiger, weil sie auch sehr intensiv in das Leben des Einzelnen eingreifen, die ersten beiden täglich. Der Saum, das Fasten, mindestens einmal im Jahr. So, das sind zwei wichtige Merkmale, die Soziologie festlegt, um zu zeigen, was eine Sekte ist und was ist eine Religion. Und die Soziologie begreift also Sekten nicht als Religion. Das ist entscheidend. Das sollten wir auch tun. Und damit wären wir halt eben wieder dabei, dass der Islam eine Ideologie ist. Und diese Ideologie ist äußerst gefährlich. Wie gefährlich? Das werden wir dann nachher behandeln. Jetzt gehen wir erstmal darauf ein, warum und wo und wie das Ganze entstanden ist. Da gehen wir nach Arabien, ins frühe 7. Jahrhundert, nach Christi Geburt. Ich habe jetzt hier mal drei Buchstaben angeschrieben. SLM. Das habe ich zweimal gemacht. SLM. Da gehen wir gleich auf das eine Problem ein, was wir mit Arabern und ihrer Schriftlichkeit haben. Das Arabische eine reine Konsonantenschrift, die kennen keine Vokale. Wenn ich jetzt nämlich Folgendes mache, hier ein A eintrage und da auch ein A eintrage, habe ich Salam, das heißt Frieden. Wenn ich aber hier ein I hinmache, und hier in A habe ich Islam. Und das heißt Unterwerfung. Und da haben wir das Problem, wesentliches Problem des Arabischen, weil es so eine Konsonantenschrift ist. Es ist in vielen Fällen mehrdeutig, bis dahingehend, dass es Fälle gibt, wo es nicht entzifferbar ist. Also die Gelehrten, in Anführungszeichen, die darüber streiten, was nun eigentlich genau da steht. Das ist ein Kernproblem bis zum heutigen Tag, was auch dazu führt, dass der Willkür infolge von Auslegungen Tür und Tor geöffnet wird. So, jetzt haben wir hier eine Karte. Wir sehen hier das Rote Meer, hier den Persischen Golf, hier ist das Arabische Meer als Teil, also das Randmeer des Indischen Ozeans. Der Islam entsteht in diesem Gebiet hier im Nordwesten der arabischen Halbinsel. Dieses Gebiet nennt man traditionell Hedschas. Dann haben wir hier unten den Jemen, hier haben wir den Oman und hier haben wir den Nejd. So, das sind die vier Großräume, in denen man die arabische Halbinsel aufteilen kann. Hier im Südwesten haben wir das Jemen-Gebirge. Das erreicht Höhen, da werden Höhen über 3600 Meter erreicht. Und hier im Osten haben wir das Omanische Gebirge. Da werden Höhen über 3100 Meter erreicht. An den Regenseiten der Gebirgen haben wir in geringem Umfang Niederschläge bis 500, 600 Millimeter. Und daher die Möglichkeit von Regenfeldbau. Ansonsten muss mit Wasser sehr intensiv gehaushaltet werden. Und es gibt also nur da, wo also genügend Wasser sammelbar ist, einen Bewässerungsfeldbau. Wichtig ist dann, dass dieses Jemen-Gebirge hier abfällt, nach Norden hin, immer flacher wird bis auf 300 Meter. Im Bereich von Mekka, Medina, ist es so um die 500 Meter hoch, sodass es in nassen Jahren durchaus möglich ist, dass da also ordentlich Vegetation ist, aber in trockenen Jahren, also infolge des El Niño-Effektes, ist es da halt eben. Also was Vegetation anbelangt, haben die also große Probleme. Und dann kommen wir jetzt auch zu dem, wie ein Araber im 7. Jahrhundert sein Brot verdient hat. Also diejenigen, die hier in den Gebirgen leben, die können das also in Folge von Ackerbau. In Oasen geht das auch. Diejenigen, die in den Städten wohnen, gehen also gewerblichen Tätigkeiten und Handel nach. Und der Rest, das sind die Beduinen, die durch die Landschaft ziehen, Schafe, Kamele und Pferde halten. Und wenn also El Niño zugeschlagen hat, dann sind sie also gezwungen, Raubüberfälle zu begehen. Von dieser Art der Überlebensstrategie machen die auch reichlich Gebrauch. Und es werden also immer wieder die Städte angegriffen, es werden Karawanen angegriffen, es werden aber auch Gebiete wie Mesopotamien, Syrien, Palästina angegriffen und dort also versucht, durch Raubüberfälle die kargen Ernährungsgrundlagen auszuweiten, weil diese Beduinen-Clans sind natürlich dann massiv vom Hungertod bedroht. Ja? Das ist so eine existenzielle Frage. Jetzt kommen wir auch dann gleich zur Einteilung, also wie die Menschen organisiert sind. Sie sind in Clans organisiert. Meistens wird also irrtümlich der Begriff Stamm darauf angewandt. Im deutschen Sinne, also so wie wir das definieren, kein Stamm, sondern ein Clan. Clan besteht aus mehreren Großfamilien, wobei eine Familie dominierend ist, also die Oberschicht in der Regel stellt. Und diese Oberschicht, also aus anderen Clans Leute um sich sammelt. Bei den Germanen hat man das eine Gefolgschaft genannt. Und diese Oberschichtgruppe quasi diese Clans anführt. Üblich ist es, dass also die von den Nachbarclans, wo es also direkt immer um die Auseinandersetzung und Weidegebiete geht, bei den Beduinen, dass die vom Nachbarclan, das sind immer die Söhne der Hunde, die Hurensöhne, diejenigen, die die richtigen Verbrecher sind, das ist in der Regel das Ziel, erste Ziel für Raubüberfälle, für Diebstähle, für Mord, Brandstiftung, Vergewaltigung. Es ist alles in dieser beduinischen Gesellschaft kein Verbrechen, solange es nicht in der eigenen Gruppe gemacht wird. Wenn es andere trifft, also die vom Nachbarclan, dann ist es also eine Heldentat. Also Kriminalität als Heldentat, als Heldentum. Wer also die Märchen aus Tausend einer Nacht kennt, der weiß, wie das also da also besungen wird. Oder man kann auch bei Kapitän Wilde Kurdistan oder so etwas, kann man das auch schön nachlesen, wie also diese Menschen eingestellt sind, was Kriminalität anbelangt. Und solche Verhaltensweisen, also Aufteilung in Clans und das Bekämpfen des nächstgelegenen Clans, ist auch üblich in den Städten. weil Händler nicht in Gilden wie in Europa organisiert sind, sondern eben in Clans, weil auch Handwerker in Clans organisiert sind. Und wenn da Konkurrenzsituationen sind, gibt es Bürgerkrieg. Das ist also permanent. So, als Strategie gegen den Bürgerkrieg hat man in Arabien sowas wie eine Art, im Englischen nennt man das Common Sense, also allgemeine Übereinkommen, dass also bestimmte Personen als Friedensstifter anerkannt sind. Dafür gibt es das Wort des Sheikh. Und Sheikh kann man nicht durch Erbe werden. Sheikh muss man sich also erarbeiten, indem man also die Fähigkeit zur Mediation, zur Moderation nachweist. Und wenn man dann also entsprechendes Ansehen hat, dann kommen die Menschen zu einem und versuchen, dass also die Streitereien geregelt werden. Das ist erstmal auf der Ebene des Clans selber so. In der Regel sind diese Sheikhs natürlich Angehörige der Oberschicht, weil die Oberschicht nur die Finanzmittel hat, um sich Bildung zu erwerben, also Fähigkeiten, die über die normalen Kenntnisse der Menschen hinausgehen. Das ist eine wichtige Sache. So, im frühen 7. Jahrhundert ist die Masse der Beduinen und auch der Feldbauern eher naturreligiös organisiert. Die Menschen in den Städten haben entweder polytheistische, also Mehrgöttervorstellungen, und stark vertreten ist auch in den Städten das Judentum, randlich das Christentum. Das Christentum ist eher auf einzelne Familien beschränkt, das Judentum auf ganze Clans. Und da kommen wir auch gleich zu Herrn Mohammed. Also alle Merkmale deuten darauf hin, dass er also eine eigenwillige Form des Judentums vertreten hat. Und dass er also versucht hat, in seiner Heimatstadt Mekka, die ja vom Religionstourismus lebte, weil ja, wir haben ja diesen Überrest eines Meteors in Mekka, diese Kaaba, das gab es damals, das war auch schon damals ein anerkanntes Objekt von religiösen oder anderen Vorstellungen, weltanschaulichen Vorstellungen. Und der Herr Mohammed war also der Auffassung, dass die maßgebenden Clans in der Stadt Mekka das alles nicht richtig managen und hat den Versuch, mit einer Art fundamentalen Judentum dagegen zu wirken. Die sollten also sich bekehren zur Einfachheit und zur Gottgefolgschaft. Und dann hat er auch begonnen, das ist aber erst im Verlauf seiner Entwicklung nachweisbar, erst diesen Monotheismus zu entwickeln. Jetzt hat der Mann aber ein Problem gehabt. Er selber war Unterschicht, denn in allen Quellen, die es so gibt, wird er niemals als Kaufmann bezeichnet, sondern als Händler. Er war Angestellter seiner ersten Ehefrau, also für den Araber quasi eine Demütigung, und musste im Auftrag seiner ersten Ehefrau also Handelsoperationen durchführen. Man würde heute sagen, der Bundesrepublik Deutschland hatte mit Sicherheit so eine Art Reisegewerbeschein und vielleicht einen Bauchladen oder so etwas. Warum wissen wir das nicht? Und dann hat er also im Auftrag seiner Frau also gehandelt, aber nicht gekauft, also kein Kaufmann. Ja? Also hörte nicht dieser Oberschicht an. Und er hat also, wie gesagt, ein geringes soziales Ansehen, aber in der kleinen Gesellschaft ist es also so, dass man sich Ansehen auch erwerben kann, indem man Leistung bringt. Also beispielsweise als frommer Eiferer da auftritt, da kann man also auch aus der Oberschicht Anhänger gewinnen und das hat er relativ früh geschafft. Es gibt dann also Ali Talib, der Vater von Ali, seinem Vetter, das war einer seiner Onkel, ob die nun blutsverwandt waren oder ob das eine Onkelbeziehung auf Clan-Basis war, ist also nicht genau geklärt. Auf jeden Fall, dieser Ali Talib hat ihn also stark gefördert. Er hatte auch den entsprechenden Einfluss in der mekkanischen Oberschicht. Und als der Mann dann 622 gestorben ist, direkt ist das nicht nachweisbar, ob das dann der Auslöser war, jeweils 622 ist dann Herr Mohammed mit seinem ganzen Anhang nach Medina umgezogen. Und er bekam da, wenn man so möchte, eine Stelle als Sheikh, als Stadtsheikh, als Friedensrichter, weil er war schon durchaus bekannt inzwischen als Prediger in Mekka. Und er wurde da praktisch gesehen das Stadtoberhaupt. Er sollte also alle Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Clans lösen. Und da ging das dann richtig los, weil da trat natürlich das Problem auf, dieser Unterschied. Er war Analphabet und er traf dort in Medina auf ein geschultes jüdisches Rabbinat. Und die haben ihn natürlich öffentlich zerpflückt, weil er natürlich mit der Auslegung des Judentums in vielen Dingen jede Form von Kernwissen vermissen ließ. Also wurde er öffentlich mehrfach gedemütigt in dieser Stellung und das führte dann zu den ersten Judenpogromen seitens der Anhänger Mohammeds. Seitdem haben wir also einen gewissen Konflikt. Wir können also sagen, dass also der Islam faktisch gesehen eine jüdische Sekte ist, die sich ins Gigantische gesteigert hat. Also inzwischen geht man davon aus, dass also 1,3 Milliarden Menschen als Islam bezeichnet werden können. Wir können das festmachen an der 1:1 Übernahme, aber teilweise scharfen Vereinfachung jüdischer Rituale, wie Beschneidung, wie Schächtung, wie Diskriminierung von Frauen. Das sind alles Elemente, die aus dem Judentum bis zum heutigen Tag bei den Fundamentalisten, bei den orthodoxen Juden bekannt sind und die wir im Islam so genauso wieder erleben können, wie wir sie im Judentum als den Ursprung des Islam also finden. Es gibt noch eine Frage, ist denn das, ja, der Islam die dritte Form der Auslegung der abrahamitischen Gottheit, also was Juden und Christen machen sollen. Und da gibt es also ganz berechtigte Zweifel, weil Allah nicht auf Abraham rückführbar ist, sondern Allah ist eine rein mechanische Ober- oder Hochgottheit gewesen, die also den Mekkanern schon länger bekannt war. So. Wir werden nachher eine andere Karte aufschalten, wenn es darum geht, um die Fortentwicklung und damit auch die Problematik des Islam zu verdeutlichen anhand Arabien. Jetzt 632 stirbt also der Mohammed und der Tod ist so plötzlich, dass keinerlei Regelung für seine Nachfolge existieren. Jetzt kann man natürlich behaupten, der Mann wurde ermordet und man hat die Spuren für eine eventuelle Nachfolgeregelung beseitigt. Möglich wäre das, aber nicht beweisbar. Ja, also eine reine Spekulation jetzt von mir. Entscheidend ist dann, dass man erstmal eine Art Common Sense, also Übereinkunftsverfahren anwendet, in dem also Clan-Oberhäupter zusammengerufen werden und die also aus ihrer Mitte einen Nachfolger bestimmen. Der erste Nachfolger, den es gibt, das ist einer der Schwiegerväter von Mohammed. Er also hat 9 Witwen hinterlassen, hat also auch 9 Schwiegerväter. Also keinerlei Auszeichnung. Allerdings ist das der Schwiegervater bei seiner Lieblingsfrau, der Aisha. Und sein Name war Abu Bakr. Abu Bakr beginnt schon 633 mit der Expansion des Islam nach Südmesopotamien, also in den Südirak. So, 634 wird der Abu Bakr ermordet und er bestimmt auf dem Totenbett Omar aus dem Clan der Umayyaden aus Mekka zum Nachfolger. Das war auch einer der frühen Bekenner, auch ein Schwiegervater von Herrn Mohammed, gehörte der mekkanischen Oberschicht an und besagter Omar endet auch durch Mord, 644. Aber in seiner Zeit fallen also erstmal eine ganze Welle von Eroberungen, also es wird Nordmesopotamien, also Nordirak, es wird Syrien, Palästina, Ägypten und Persien erobert. Jetzt muss man sich nicht so vorstellen, dass das also ein Siegeszug von vollkommen militärisch überlegenen arabischen Armeen war. Ganz im Gegenteil. Der Hintergrund ist, es gibt einen lang anhaltenden Krieg zwischen dem Byzantinischen Reich, also den Griechen, des westlichen Mittelmeers, Hauptstadt ist Konstantinopel, das heutige Istanbul, und den Persern. Infolgedessen sind beide Staaten so geschwächt, dass sie ihre Söldnerarmeen nicht mehr bezahlen können. Die Byzantiner, die Griechen verwenden häufig arabische Söldner. Die können sie nicht mehr bezahlen. Also haben die natürlich auch keinerlei Interesse daran, gegen ihre Vettern und Brüder zu kämpfen, weil es kein Geld gibt. Also können mehr oder minder fast nahezu ohne Widerstand all diese Gebiete besetzt werden. Und dann kommen wir zu dem ersten Problem, was man dann hat in Arabien. Es kommt also zu einer Ausdünnung der jungen, aktiven Bevölkerung. Die müssen jetzt in diesen neu eroberten Gebieten als Besatzungstruppen reingesetzt werden. Und das passiert dann so, dass sie die Sterne der Städte besetzen, dort die angestammte Bevölkerung vertreiben, was also in der Regel ja die Oberschicht ist, also die griechische Oberschicht. Das ist dann so für die Masse der Menschen in diesen Städten kein großer Verlust. Und dann stellen halt eben diese Araber die Oberschicht dar, aber sie sind umgeben von einer Mehrheit von Nicht-Mohammedanern. Und sie richten sich dann in diesen Kernvierteln ein, also in den Innenstädten, und es werden dann Gebäude errichtet, Moscheen, erstmal alles nach dem Vorbild des Wohn- und Geschäftshauses von Mohammed in Medina. Und relativ schnell beginnt man dann da Minarette aufzustellen als Wachtürme, damit man weiß, was all die vielen bösen Christen und Zoroastriker und was da alles für Juden und sonstige Leute, was die alles tun. Das ist also so der Hintergrund, warum wir also Moscheegebäude haben mit Minaretten. Also diese Minderheitensituation. Im Kern, es dauert ungefähr 1000 Jahre, bis also dieser ganze Raum Syrien, Ägypten, Nordafrika, bis der also arabisiert ist. Das ist möglich, weil das Siedlungsgebiet der semito-hamitischen Sprachgruppe ist. Die Araber sind ja nur ein Teil dieser Semito- oder eine Untergruppe dieser semito-hamitischen Sprachen, wo es ja die kanaische Gruppe gibt, die aramäische und die arabische Gruppe. Und befinden ja bis zum heutigen Tage in Syrien, im Libanon und so, und im Irak, also Mesopotamien, Menschen, die nach wie vor Aramäisch sprechen. So ist die Sprache, die Jesus Christus gesprochen hat. Er hat nicht Kanaäisch gesprochen, sondern Aramäisch. Und also diese Anpassung an den Islam ist ein schleichender Prozess. Und deswegen ist er auch so gefährlich. Mir wird auch nahe erklären, wie das auch so funktioniert. So, wir haben dann auch eine Expansion, eine frühe Expansion der Araber nach Europa. Spanien wird erobert 711, das relativ schwache Westgotenherrschaft dort überwunden. Und dann haben wir im Jahr 732 in der Nähe an der Loire zwischen Tours und Poitiers eine etwa einwöchige Schlacht, die findet im Oktober 732 statt, wo die Franken unter der Führung des Hausmeiers Karl dem Hammer oder französisch Karl Martel die Araber schlagen. Und im arabischen Raum heißt das die Schlacht der Millionen Tränen. Ich hatte eben gesagt, die Araber sind jetzt hier gezwungen, überall in den Städten Garnisonen zu machen. Ich habe das mal kurz überschlagen. Es dürften etwa 30.000 Mann benötigt worden sein, um diese Garnisonen zur Sicherung des eroberten Raumes zu bilden. Und das Heer, das also gegen die Franken kämpft, soll etwa 25.000 Mann stark gewesen sein. Wobei rund 20.000 dieser Araber erschlagen wurden von den Franken. Das heißt, die militärische Macht der Araber war da gebrochen. Die hatten einfach nicht mehr das Personal, weiter zu expandieren. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben sich türkische Kriegssklaven geholt. Ja, sie haben also Türken gekauft und sie zu Kriegssklaven gemacht. Da gibt es so Begriffe, die kennen wir alle so aus unserer Bildungsgeschichte heraus, wie Seldschuken, wie Mamluken und am bekanntesten die Osmanen. Na, die Kalmücken sind schon Leute mit Schlitzaugen, nicht? Asiatische Reiter. Eher so Typen, die mit Genghis Khan was zu tun haben. Ne? So, also, Seldschuken, Mamluken, Osmanen. Und es kommt zur folgenden Entwicklung im Islam. Das ist wichtig. Sagt er schon, der zweite Nachfolger Mohammeds wurde auch ermordet. Da kommt der dritte Nachfolger, Othman. Othman wird 656 von aufständischen Moslems, Mohammedanern aus Ägypten und Syrien, die Medina belagern und erobern, erschlagen. Und diese Aufständischen aus Ägypten und Syrien, die installieren Mohammeds Vetter und Schwiegersohn Ali ibn Ali Talib, also dieser berühmte Onkel, der aus der Oberschicht Mekkas kommend Mohammed gefördert hat, und dessen Sohn, der wird also dann von den Aufständischen zum Kalifen bestimmt. Dagegen wenden sich einige Gefährten Mohammeds und besonders eine seiner Witwen, nämlich die Aische, also seine Lieblingsfrau. Und die haben dann einen Verbündeten, Moawiya, der ist Blutsverwandt mit Othman, und der war in einer sehr intensiven Clan-Beziehung zu Mohammed, er war nämlich sein Privatsekretär, und er ist vermutlich derjenige gewesen, der den Koran aufgezeichnet hat. So, warum wird denn jetzt der Othman erschlagen? Warum sind die aufständig? Der hat nämlich Folgendes gemacht. Es gab viele Korans. Also nicht wohl nur den der Herr Muawiyah gemacht hat, sondern es gab weitere Korans, wo man nicht weiß, wie sie zustande gekommen sind. Und Othman hat also die alle sammeln lassen, eine verbindliche Version erschaffen lassen, vermutlich als von Muawiyah, bekannt ist es nicht, und hat die anderen verbrennen lassen. Und das hat dann zu dem Aufstand geführt und zu seiner Ermordung. So, Ali wird also nicht anerkannt, und ein Jahr nach seiner nach seinem Beginn des Kalifats, also nicht anerkannten Kalifats, kommt zur Schlacht bei Siffin. Das ist irgendwo in Syrien. Das wird nicht militärisch entschieden, sondern durch einen Schiedsspruch. Und der Schiedsspruch besagt dann, dass Ali Kalif bleiben kann, aber Muawiyah wird es nicht anerkennen, nach wie vor nicht. Also, ich kenne den Schiedsspruch nicht an. In Folge dieses Schiedsspruchs kommt es zur Dreiteilung des Islam. Da haben wir einmal die Sunniten, haben wir die Schiiten, haben wir die Charidschiten. So, die Charidschiten können wir vernachlässigen. Das ist eine kleine Randgruppe, die einmal hier unter den Tuareg in Südalgerien vorkommt und dann hier in den Bergen des Oman, also auch zahlenmäßig komplett randständig ist. Wichtiger sind die Schiiten, die schätzungsweise 15% der Mohammedaner bilden, und die Sunniten mit etwa 85%. So, jetzt gehen wir darauf ein, was ein Sunnit ist und wie es also funktioniert. Jetzt hatten wir ja also das Problem mit dem einen Koran, also die vielen Korans wurden abgeschafft. Und daraufhin wurden etwa, das begann ungefähr 100 Jahre nach dem Tod von Mohammed, wurden Hadithen geschaffen. Hadithen sind Sammlungen von angeblichen Äußerungen und Taten von Mohammed. Da muss man sich so vorstellen wie Märchen aus 1001 Nacht so ungefähr, oder Apokryphen. Wer sich damit befasst hat im Christentum, der weiß, was das für Geschichten sind, die nachweislich nichts mit Mohammed zu tun haben, sondern nur das widerspiegeln, welche Interessen diejenigen vertreten, die diese Hadithen geschaffen haben. Und von diesen Hadithen gibt es 6 und die sind verbindlich, alle. Auch wenn da teilweise Sachen sind, die sich gegenseitig ausschließen. Dann haben wir bei den Sunniten 4 verschiedene Rechtsschulen, die diese 6 Hadithen und den Koran auslegen. Schließlich haben wir dann die Rechtsauskünfte, die Fatwas, und Koran, Hadithen und Fatwas werden als Grundlage für das islamische Recht herangezogen bei den Sunniten. Und ja, das führt dazu, dass wir also große Rechtsunsicherheit haben, große Willkür haben und halt eben diejenigen, die viel Geld haben, große Macht haben über diejenigen, die nichts besitzen. Und wenn wir uns also mit den sozialen, mit der sozialen Lage in all diesen heutigen Staaten der islamischen Welt auseinandersetzen, dann werden wir feststellen, dass wir also unglaublich asymmetrische soziale Verhältnisse haben, von ganz, ganz bettelarm in der Masse bis ganz wenige Superreiche mit abstruser Zuschaustellung von Reichtum, mit Rennkamelen, mit Rennpferden, mit Luxusautos, mit Privatjets, mit Yachten. Also unglaublich, was sich diese Leute alles leisten können. Auf der anderen Seite also die Masse der Menschen bettelarm ist, am Existenzminimum dahin vegetiert und das alles für Gott gegeben hinhält. So, 2 Hauptmerkmale der Sunniten sind zum einen, dass der Islam, dass der Koran unerschaffen sei, also das ist quasi Gottes Wort, das ist so abgeliefert worden. Der Beweis dafür, dass er unerschaffen ist und dass das auch wirklich Gottes Wort ist, ist ja, dass Mohammed ein Analphabet war. Dass das mal irgendwann jemand aufgeschrieben hat, vermutlich Muawiyah, und dass er da auch vielleicht etwas manipuliert haben könnte, spielt keine Rolle. Und das nächste ist die Prädestination, also die Vorbestimmtheit des Menschen. Das ist Allah, inshallah. Also das ist alles Allahs Wille. Wenn ich arm bin und der ist reich, ist das von Allah so gewollt. Und das soll auch alles brav so bleiben. Und damit unterscheidet sich diese Prädestination der Sunniten auch ganz massiv von der etwa der Calvinisten. Wo zwar auch von Gott alles vorbestimmt ist, aber der einzelne Evangelische, der Reformierte, also alles daran setzen muss, also Gott gerecht zu leben, also muss er tüchtig arbeiten und tüchtig Geld verdienen und dann ist alles schön. So, das haben wir natürlich im Islam, vor allem im sunnitischen Islam, nicht, sondern es wird alles so hingenommen, wie es ist. Und wenn der Müll auf der Straße liegt, dann liegt da eben das, Allahs Wille. Ja? Und wenn man halt in Lumpen rumläuft, ja, das hat der Allah so gewollt. Und dass der da mit seinem Bentley der vormittags rumfährt und damit das mit seinem Maybach, ja, das hat Allah so gewollt. Punkt. Und deswegen ist auch, das sage ich jetzt mal so als Hypothese in den Raum gestellt, deswegen ist auch gerade der sunnitische Islam so interessant für bestimmte Oberschichtengruppen im nordatlantischen Raum. Deswegen können wir beobachten, dass beispielsweise, ich sagte, ich bin Geograf und Schwerpunkt nordamerikanische Stadtgeografie, dass beispielsweise in der Bronx, in den Negerghettos, massiv der Islam, der sunnitische Islam installiert wird, also das Baptistentum dort ersetzt wird durch sunnitischen Islam. Ja, der Hintergrund dürfte sein, die Neger sollen lernen, der Allah hat es gewollt, dass es arme Neger sind und die anderen sind halt eben reich. Müssen wir mal so als Hypothese, sollten wir das mal im Hinterkopf behalten. So, kommen wir kurz zu den Schiiten. Die zerfallen wieder in 3 Hauptgruppen, 12er, 7er und 5er Schia, je nachdem wie viel nach auf Ali folgte Nachfolger, sondern die Imame anerkannt werden. Bei den Schiiten gibt es teilweise aus ideologischen Gründen Konstruktionen, die das Gegenteil von dem sind, was der sunnitische Islam vertritt. Beispielsweise vertreten die 12er Schiiten, die Imamiten, das ist in Persien die Staatsreligion, die vertreten also eben die Erschaffenheit des Koran und lehnen die Prädestination ab, aber im Ergebnis sind sie genauso primitiv im Umgang mit den Menschen, wie das der sunnitische Islam ist. Weil das sind Streitereien unter den Rechtsgelehrten, die mit Spitzfindigkeiten da ausgetragen werden und die für die soziale Situation der Menschen letztlich keinerlei Bedeutung haben. Nur halt eben ist das Imamitentum halt eben nicht so einfach, was also soziale Asymmetrie anbelangt, wie das halt eben die Sunniten sind. So, die Scharakiten können wir vernachlässigen, weil die halt eben basisdemokratisch organisiert sind und zur Pöbelherrschaft neigen. Die können also so viele Kalifen haben, wie sie wollen, die sie also selbst wählen. Und da überwacht also die Gemeinde, dass also der Kalif den Koran richtig auslegt. Das öffnet natürlich auch der Willkür Tür und Tor. Und deswegen sind die also randlich begrenzt auf ein paar Tuaregs und auf ein paar, wir würden sagen, Hinterwäldler im Oman, ja. So. Also, gehen wir jetzt mal darauf ein, was historisch weiter passiert und was Bedeutung hat für den Zustand des Islam heute. Wir haben ja erstmal, dass Mohammed in Medina eine Gesellschaft begründet hat, wo Politik und Ideologie eins ist. Ja, also Gottes Angelegenheiten, also Allahs Angelegenheiten und das die allgemeine Gestaltung des alltäglichen Lebens ist eins. Es gibt keine Trennung, es gibt keinen Staat, es gibt keine Religion oder keine Ideologie daneben. Aber es ist alles eins. Das ist die Auffassung im Islam, und zwar bei allen, bei jedem Form des Islam bis zum heutigen Tag. Das ist ein Riesenproblem. Denn in der Realität war das schon damals nicht mehr durchführbar, wenn vor allen Dingen mit der Erreichung des außerarabischen Raums, also Mesopotamien, Syrien, Irak, Palästina, Ägypten, war man gezwungen, eine Art weltliche, losgelöst von der Ideologie, Verwaltung einzuführen. Das führt ja schon relativ früh dazu, auch im Zusammenhang mit der Unfähigkeit der Araber, diese Aufgabe wahrzunehmen, also der Verwendung von türkischen Kriegssklaven, dass die Türken beginnen, eine Nebenherrschaft, eine weltliche Nebenherrschaft einzurichten, das Sultanat. Und jetzt haben wir etwas, was eigentlich Heresie ist. Ja? Aber es ist Fakt. Und die Araber sind unfähig, in irgendeiner Form dagegen vorzugehen. Im Jahre 1258 kommt der Mongolensturm. Und die Mongolen hängen den Kalifen in Bagdad einfach an der Stadtmauer auf. Und kein Araber ist in der Lage, in irgendeiner Form was dagegen zu unternehmen, respektive einen neuen Nachfolger zu präsentieren. Nach der Lehre müsste es ein Araber sein und nach der Lehre müsste es entweder einer, der aus dem Clan der Quraysh kommt, also sunnitisch, oder direkter Nachfolger ist von Ali, dem Vetter und Schwiegersohn, mit der Lieblingstochter von Mohammed, Fatima. So. Also auch ein Blutsverwandter. Aber das kriegen die nicht geregelt. Stattdessen gehen die Türken her, die Osmanen, und reißen das Kalifat an sich. Und das ist etwas, was ja weder bei den Sunniten noch bei den Schiiten ideologisch begründbar ist. Wie kann der türkische Sultan zugleich Kalif sein, also Nachfolger Mohammeds? Er ist ja nicht blutsverwandt oder in einer Clanbeziehung. Das geht nicht, er ist Türke. Aber die Macht haben die türkischen Militärs. In Ägypten die Mamluken und hier in dem Raum der heutigen Türkei, die Osmanen. Und die Osmanen machen denn Folgendes. Die kaufen in Deutschland sogenannte Stückmeister. Ja, im 16. Jahrhundert ist die Artillerie ein Handwerk. Und die Stückmeister mit ihren Stücken, den Geschützen und Gesellen und Knechten, die machen gegen Bezahlung Krieg. Beispielsweise wird 1453 Konstantinopel im Wesentlichen durch deutsche Geschütze sturmreif geschossen. Und jetzt gehen die deutschen Stückmeister her und begleiten die osmanische Armee nach Arabien. Und alle Araber und auch die Mamluken, die ja keine Artillerie, keine Feldartillerie kennen, werden natürlich vernichtend geschlagen. Und zwischen 1520 und 1530 etwa wird der gesamte arabische Raum, bis auf Marokko, also Algerien, Libyen, Ägypten, Sudan, hier dieser Bereich an der Küste, also Eritrea, Somalia, weiter runter die ganze Küste Ostafrikas bis zur Straße von Madagaskar, die gesamte arabische Halbinsel, alles das ist jetzt unter Kontrolle der Osmanen. Und das eigentliche Osmanische Reich schöpft seine Kraft aus diesem Raum. Allerdings gehen die Osmanen her und verschwenden diese Kraft hier auf dem Balkan im Kampf gegen die Ungarn und gegen die Deutschen. Und auf der Krim und in der Ukraine und im Kaukasus gegen die Russen. So, das Ende vom Lied ist jetzt folgendes. Im Jahre 1924 geht die türkische Nationalversammlung her und schafft das Kalifat ab. Per Gesetz. Also es ist ja eigentlich das Vermächtnis Mohammeds, dass einer aus seinem Clan oder eben aus dieser Beziehung von Ali und Fatima sein Nachfolger wird. So haben es alle Mohammedaner mal gedacht. Sie denken sich das ja heute noch. Aber die Türken gehen einfach her und schaffen das ab, per Gesetz. Und dann geht der Scherif von Mekka und Medina, der Herrscher des Hedschas, und sagt, ja, ich bin aber verwandt mit Mohammed, ich möchte jetzt Kalif werden. Dann sagen die Engländer, nö. Du hast im Ersten Weltkrieg versucht, auf allen Hochzeiten zu tanzen. Du warst Freund der Türken, du warst Freund der Deutschen, du warst Freund der Briten. Das geht nicht. Deswegen bist du ungeeignet. Deswegen kriegt dann Aziz ibn Saud Geld von den Engländern und Waffen. Er ist der Herrscher des Netscht und erobert den Hedschas. Und seitdem gibt es den Staat Saudi-Arabien. Also das Arabien der Sauds. Nicht der Mohammeds. Der Sauds. Ein arabischer Clan, der seit dem 18. Jahrhundert vom britischen Geheimdienst bezahlt wird. Und Saudi-Arabien ist heute die stärkste Stütze in diesem Raum für die Angelsachsen. Denn die Engländer werden ja durch die US-Amerikaner abgelöst. So, wenn man sich mal vorstellt, was da also passiert. Die Engländer mit ein bisschen Geld, der wird ja nicht fürstlich da bezahlt, mit ein paar tausend Gewehren sorgen die dafür, dass die Machtverhältnisse im Kernbereich des sunnitischen Islam nach dem Willen von Whitehall gestaltet werden. Und der Scherif von Mekka, der wird dann abgefunden mit Jordanien. Das bitte ich mal, diese andere Karte aufzuschalten, um das also besser sehen können, wie diese Halbinsel da aussieht, politisch. Also der König von Jordanien ist dieser Scherif und Blutsverwandte von Mohammed. Ja, nehmen wir alles ganz schön, fein im Lineal gezogen, haben alles die Engländer gemacht, haben sich wenig Mühe gegeben, aber kein Araber würde im Traum daran denken, das aufzugeben. Jeder freut sich über das Stück, was die Engländer eben im Lineal zugewiesen haben, bis zum heutigen Tag. Und eine arabische Liga ist vollkommen unfähig, in irgendeiner Form eine Einigung herbeizuführen, weil, wie gesagt, die Araber leben in einer Clan-Gesellschaft, das tun sie bis zum heutigen Tag. Und sie denken nicht im Traum daran, die Hurensöhne und Söhne der Hunde des Nachbarklans zu bevorzugen gegenüber den Feinden des Islam. Wie soll ich den Feinden des Islam gegen diese Hurensöhne vorgehen, als nur einen Millimeter denen nachgehen? Und deswegen sieht das hier so aus. Und das ist nicht letzte Woche um 3:30 geschehen oder nach dem Ersten Weltkrieg, sondern die Herrschaft begründen die Engländer bereits im 18. Jahrhundert. Indem sie Schutzverträge abschließen, etwa wie das ist hier der Bereich der Vereinigten Arabischen Emirate. Da haben wir dann Katar, Bahrain, Kuwait, alles Konstruktionen der Engländer, wo arabische Clans mit ihnen Verträge abschließen und die Türken sind wiederum unfähig, durchzusetzen, dass das verschwindet. Denn das Perverse ist ja, dass der Sultan und Kalif in Konstantinopel, in Istanbul, im Herbst 1914 den Dschihad ausruft und kein Araber beteiligt sich daran. Nein, die laufen dem Lawrence von Arabien nach und zerstören die schöne Eisenbahn, die wir Deutschen denen gebaut haben, damit sie leicht nach Mekka fahren können. Weil die Engländer ihnen Sprengstoff dafür geben und tüchtig Taler zahlen. Maria Theresia Taler im Übrigen. Ja. Weil die meisten Leute wissen nicht, dass also der Maria Theresia Taler bis in die 70er Jahre hinein erzeugt worden ist. Und das ist die Währung für den einfachen Leuten in dem gesamten arabischen Raum war. So. Also wir sehen, wie das hier aussieht. Und das haben Menschen aus dem Westen in Büros, vor allem in Whitehall, aber so in Paris so gestaltet. Und die nutzen knallhart diese Gegensätze, wie die Araber untereinander haben, aus und benutzen auch knallhart den Islam selber als Psychodroge, um in diesem Raum ständig Bürgerkrieg zu produzieren. Und ich gehe jetzt darauf ein, wie man sowas machen kann. Warum? Warum der Islam so prädestiniert ist, dass man den also so benutzen kann. So. Ich hatte ja schon mal darauf angedeutet, religionssoziologisch oder soziologisch betrachtet ist es gar keine Religion, sondern eine Ideologie. Es gibt so ein paar Merkmale, die ich mal kurz hier ansprechen möchte, damit man mal sieht, was da für Probleme wirklich sind. Also, Theologie. Es gibt keine islamische Theologie. Es wird immer wieder behauptet, aber sie ist unmöglich. Der Kern ist, der Koran ist Allahs Wort. Das hat Allah so gesagt. Und unabhängig davon, ob es unerschaffen oder erschaffen ist, es ist Allahs Wort. Und da kann ich keinerlei Auslegungen vornehmen. Ja? So, nehmen wir mal die Bibel, Altes und Neues Testament. Da berichten Menschen, es ist auch ganz klar, dass Gott das und das gesagt hat, zu ihm gesprochen hat, zu Mose oder so fort. Und er soll das und das tun. Das ist laufend. Ist klar, Menschen empfangen Gottes Wünsche und berücksichtigen sie bei ihren Handlungen. Darüber wird berichtet. Darüber kann man jetzt sprechen. Man kann darüber Dispute führen. Man kann das so oder so auslegen. Und das nennt man dann Theologie. Das kann man auch methodisch tun. Das ist im Islam absolut verboten. Am Koran gibt es nichts zu deuteln. Den kann ich nicht auslegen. Weil es ist ja Gottes Wort. Also gibt es halt eben nur diese Rechtsgelehrten, in Anführungszeichen, die dann in ihrem Sinne und im Sinne der Kapitalisten, die da sich also ausbreiten im arabischen Raum, die asymmetrischen sozialen Verhältnisse erhalten. Das ist die Realität, eine Realität des Islam. Warum er auch unfähig ist, sich anzupassen weil es da keine Theologie gibt. Mohammed konnte doch nicht voraussehen, auch nicht aufgrund seines marginalen Bildungsstandes, dass eines Tages mal seine Nachkommen, seine Nachfolger bis nach Europa kommen. Das kannte er vielleicht aus fantastischen Erzählungen, aber eine Vorstellung dafür hatte er nicht. Es war ja eigentlich nur eine Ideologie für die Araber. Er wollte eigentlich nur erreichen, dass die Araber eins sind. Und dann hat er gesagt, es soll auf Arabisch beschränkt bleiben. Der Koran darf nicht übersetzt werden in fremde Sprachen. Und Fremde sollten überhaupt nichts damit zu tun haben. Der Islam sollte oder seine Lehre sollte eigentlich auf Arabisch beschränkt bleiben. Aber seine Nachfolger haben es nicht getan. Die haben sich dran gehalten. So, der Islam müsste erst eine Theologie entwickeln, wenn er überhaupt in einen Dialog treten will, in einem wirklichen Dialog treten will mit Christen, Juden, Hindus, Buddhisten, was auch immer. Kann er nicht, weil die Machthaber, das heißt die Rechtsgelehrten, kein Interesse daran haben. Die haben nur ein Interesse daran, den Islam weiter auszudenken, weil sie denken, dann wird ihr Geschäft gesteigert. Und das ist nicht unberechtigt, dieses Denken. So, das nächste ist, das haben wir schon angesprochen, diese Nachfolge Mohammeds. Die sind also, wie gesagt, unfähig, das zu regeln. Momentan gibt es nicht eine einzige Stelle, die verbindlich für auch nur Teile der Moslems was erklären kann. Wer sich mal mit der Organisation der Moslems nur in der Bundesrepublik Deutschland befasst, der wird feststellen, da gibt es islamische Vereinigungen, die immer auf der Grundlage der Staaten zusammengeschlossen sind, die Europäer gegründet haben. Krank. Richtig krank. Ja? Nach meiner Auffassung. Kommen wir zum Problem 3. Das sind die Rechtsgelehrten selber. Also da sie solche außerordentliche Macht haben, wollen sie diese Machtstellung erhalten. Wir hatten ja beispielsweise im Iran, Persien, den Zustand, dass da eine weltliche Herrschaft existierte, neben den Rechtsgelehrten, der Schah. Und diese Rechtsgelehrten den Schah beseitigt haben und die Islamische Republik eröffnet haben. Und das hat also zu einer wahnsinnigen Umverteilung von Mitteln geführt hin zu den islamischen Rechtsgelehrten. Um mal so ein Beispiel zu geben, wenn ich islamischer Rechtsgelehrter bin, dann kann ich im Iran ein Bordell aufmachen und richtig gut Kohle als Zuhälter. Wie geht das? Naja, ich habe ja die Befähigung, Leute zu verheiraten, wieder zu scheiden. Also kommt der Freier in den Puff, wählt sich eine Nutte aus, ich verheirate die beiden, die gehen aufs Zimmer und eine halbe Stunde später werden sie geschieden. Da mache ich richtig Kohle mit. Aber ich bin formell kein Zuhälter. Ist da gang und gäbe. Ja? Und nochmal die Verkommenheit, die moralische Verkommenheit dieser sozialen Gruppe zu zeigen. Da wird auch keiner hergehen, kein islamischer Rechtsgelehrter hergehen und würde das Geschäft angreifen. Da würde sagen, das ist also moralisch verwerflich. Nö, das ist so. Das hat der Allah so gewollt. Im Koran steht nichts darüber. Schaut mal. Wo steht was da drin? Da drüber im Koran, damit das nicht darf. Steht nicht drin. Es ist erlaubt. Gut. So. Kommen wir zum vierten Problem. Ja, das ist diese Isolation, die da betrieben wird. Also ein Mohammedaner darf keine Freundschaft mit einem Nicht-Mohammedaner haben. Die Mohammedaner betreiben systematische Abschottung von allen anderen Menschen, was soziale Beziehungen anbelangt. So, ich hatte ja gesagt, dieser Eroberungsprozess ist so abgelaufen, die setzen sich in den Innenstädten fest, bauen dann als Versammlungskasernenanlagen ihre Moscheen, daran die Minarette als Wachtürme, und nach wird also der Rest herum islamisiert, arabisiert. So hat das ja funktioniert. 1000 Jahre dauert das. Die Isolation, das sehen wir heute in der Form der Bildung von Parallelgesellschaften. So. Dann krähen diese Propagandisten, diese Antreiber, die dann hier auftreten als die Rädelsführer, die krähen dann immer von Integration. Und wenn man sich anguckt, was die unter Integration verstehen, ist es immer die Verstärkung parallelgesellschaftlicher Strukturen. Ich habe jetzt rein zufällig am Donnerstagabend, wo ich hier angekommen bin, in der Dokumentation gesehen über den wunderbaren, neuen, tollen Islamunterricht in den Schulen von Nordrhein-Westfalen. Dann ist auch gesagt worden, ja, das darf nur derjenige machen, der zum Islam konvertiert ist oder schon war. Dann haben sie auch so einen deutschen Idioten gezeigt, der dann zum Islam konvertiert ist und den kleinen Kindern dann also brav die Parallelgesellschaft beigebracht hat. Und alles, was die da erzählt haben, das lief darauf hinaus, Parallelgesellschaft zu bilden und zu bestärken. Das ist eine der Kernelemente, diese Abschottung, diese Isolation und diese Hartnäckigkeit, die die haben, dass sie sich überhaupt über längere Fristen durchsetzen können, wenn man denen nachgibt. Wenn man denen nicht nachgibt, kann es dann der Anfang vom Ende sein, weil es nämlich auch dazu benutzt werden könnte, sie sozial und wirtschaftlich auszutrocknen. Man kann das alles immer auch gegenteilig nutzen. Ja? So, da kommen wir zum fünften Problem. Die fünf Pflichten. Die hatte ich schon angesprochen, die fünf Pflichten. Also dieses Öffentliche, dieses Fehlen von innerer Frömmigkeit. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das erkennen, dass diese öffentliche Demütigung, die jeder Mohammedaner jeden Tag machen muss, ihn auch psychisch schwer mitnimmt. Also wir haben ja diese Erscheinung, dass also gerade diese mohammedanischen Männer sich mit Protzsachen und so weiter umgeben, dicker Schmuck und voll so BMW, voll tiefer gelegt, ne? Und dass sie also unglaublich sich selber und ihre Persönlichkeit über materiellen Besitz definieren. Und das scheint eine Kompensation zu sein, die darin begründet ist, dass sie sich selber jeden Tag demütigen müssen. Und zwar öffentlich. So. Kommen wir zu dem sechsten Problem. Ich hatte auch schon das angesprochen, dass der Islam ja so unabhängig davon, ob die Präsentation geprägt wird oder nicht, weil es da Gottes Wort ist, also Allahs Wort ist, und nicht dran gerüttelt werden kann, und alles so ist, wie Allah es will, dass dadurch asymmetrische soziale Verhältnisse verschärft werden. Und das ist Sprengstoff. Denn momentan ist es so, dass die Masse der Mohammedaner ernährt wird vom arabischen Öl. Was ist, wenn der Ölspaß vorbei ist? Dann haben wir Millionen von Menschen, Unterschiedsangehörigen, Analphabeten in der Regel, ungelernte Kräfte, die jetzt durch die Ölmilliarden durchgefüttert werden, die dann sich irgendwo hinbewegen werden. Und die Zielrichtung kenne ich, Europa. Und das wird ein Riesenproblem werden. Und wie wir das bewältigen sollen, auch finanziell, steht vollkommen außer Frage. Und das Problem ist, unsere Oberschichten, die können sich jetzt erlauben, bestimmte Rückzugsgebiete zu bilden, so eine Art Reservate für reiche Europäer. Und wir Armen können dann so gesehen die Zeche zahlen. Und bekommen dann also die neuen Fachkräfte nebenan geliefert, erstmal als Asylbewerber, ja? Oder Flüchtlinge oder was auch immer. Ja? Und die Fachkräfte werden uns dann schon beibringen, was richtig und was falsch ist. Kommen wir zum siebten Problem. Islam und Imperialismus. Man sieht aber die Vorstellung, der Islam sei gegen den US-Imperialismus. Nein. Meine Damen und Herren, der Islam befördert den US-Imperialismus. Warum tut er das? Ich hatte es erklärt anhand der Clan-Struktur. Das ist der Nachbar-Clan, das sind ja die, eigentlich die schlimmen Leute. Und da ist es auch viel wichtiger, sich mit den Amerikanern gut zu stellen. Weil die wissen ja, wie es geht. Und siehe da, habe ich auch jetzt hier im Fernsehen gesehen, da war eine Dokumentation, da ging es also um US-Sonderstreitkräfte, dieses Joint Special Operations Command, wo also alle diese Spezialeinheiten der US-Streitkräfte zusammengefasst sind. Und da haben sie einen Kriegsherrn in Mogadischu befragt. Der hat mal als Islamist angefangen und war ein erbitterter Feind der Amerikaner. Und dann haben die Amerikaner ihm Geld gezahlt. Und jetzt ist er amerikanischer General und befasst sich mit folgenden Dingen. Er fängt Islamisten. In einem Teil liegt er um und die, die er irgendwie verkaufen kann, an die Amerikaner verkloppt er. Und da haben die ihn gefragt, ja sagen Sie mal, warum machen Sie das? Ja, weil die Amerikaner, das sind kluge Leute, die wissen, wie man richtig Krieg führt und die können das auch bezahlen. Ganz brutal. Ja? Also ich kann faktisch gesehen jeden Islamisten bestechen, ist nur eine Frage des Preises. Das wissen die Amerikaner. Und wie gesagt, hat er das schon eingestellt mit dem Saud und so weiter. Ja? Im Endeffekt sind alle diese Angehörigen der Oberschicht in allen islamischen Staaten in irgendeiner Form gekaufte Leute des Westens. Das ist das nächste Beispiel. Im Jahr 1924 wird nicht nur durch die türkische Nationalversammlung das Kalifat abgeschafft, da gründet der britische Geheimdienst in Ägypten die Moslembruderschaft. Das ist eine Einrichtung des britischen Secret Service. Und wenn wir jetzt sehen, da hatten wir das, was in den CNN und so weiter amerikanischen Medien als arabischer Frühling bezeichnet worden ist. Und wenn ich diese Vögel gesehen habe, dann ist mir schlecht geworden. Kopftücher, vermummt, Fusselbärte. Ja? Das war der arabische Frühling. Und dann hast du schon die ersten Nachrichten gehört. Ja, eine koptische Hochzeit überfallen und so weiter und so fort. Ja? Was die meisten Leute nicht wissen. Mindestens ein Drittel der Bevölkerung Ägypten sind Christen. Die sind gar keine Moslems. So, und das sind alles Faktoren, wo wir sehen können, dass man den Islam benutzen kann, um Imperialismus zu verstärken. Denn der Islam ist ja selber imperialistisch. Ich hatte das Mohammed so nicht vorgesehen, aber ich hatte ja gesagt, hier ist das Kernproblem. Versuchen Sie mal den Koran eindeutig zu wiederzugeben. Es wird Ihnen nicht gelingen, auch wenn Sie noch so toll in Arabisch sind. Weil es da einfach Grenzen gibt. Also kann ich das austarieren, wie ich das möchte. Ohne Wenn und ohne Aber. So, kommen wir zum weiteren Problem. So. Freiheit und Toleranz. Der europäische Begriff der Freiheit geht auf die germanische Idee der Freiheit zurück. Die germanische Idee der Freiheit wird mit christlichen Vorstellungen verbunden. Und ist heute die europäische Idee der Freiheit, die im nordatlantischen Raum, im gesamten angelsächsischen Raum, allgemeingültige Übereinkunft ist, Common Sense. So einen Freiheitsgedanken gibt es in keinem Islam, weder im sunnitischen noch im schiitischen noch im scharitschitischen. Das geht nicht, weil es ist in Allahs Offenbarung nicht enthalten. Also die Vorstellung von Freiheit, europäischer Freiheit, gibt es nicht für die. Ich kann also mit einem islamischen Rechtsgelehrten keine Übereinkunft darüber erzielen, weil er das gar nicht kann. Er müsste ja Allahs Offenbarung quasi widersprechen und das darf er nicht. Das ist ein todeswürdiges Verbrechen. Ja, da steht ja da. So, Toleranz. Also anderen zu erdulden, das geht nicht. Ich kann andere dazu zwingen, Mohammedaner zu werden, obwohl das im Koran so gar nicht enthalten ist, aber es wird durch die Hadithen so ausgelegt. Ich kann die Schriftbesitzer, also Juden, Christen, Zoroastrika zum Beispiel, die kann ich da leben lassen, aber nur wenn sie mir Geld bezahlen. Und sie auch noch demütigen, wenn sie mir das Geld überbringen müssen. Und ich kann alles tun, um denen also das Leben zur Hölle zu machen, damit es ja nicht mehr von denen gibt, sondern dass sie schrumpfen. Also ich darf sie nur immer unterdrücken. Das ist die Vorschrift des Koran. Ich darf sie nicht tolerieren. Deswegen gibt es den Gedanken nicht. Die könnten noch niemals ein entsprechendes Abkommen mit ihnen machen, weil es wäre antikoranisch, es wäre Häresie. Damit kommen wir zum nächsten Begriff, den es da nicht gibt. Religionsfreiheit. Also die Shahada. Ich bezeuge, dass die einzige Gottheit Allah ist und sein Gesandter Mohammed. Schließt jede Form von anderer Göttlichkeit aus. Jetzt überlegen wir, was sagen denn die Christen, die Juden beispielsweise dazu. Die sagen, naja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also der Gott der Christen und der Juden kennt andere Götter, aber die soll ich nicht anbeten. Ja, also denken wir so, Gott weiß, da gibt es doch da die Asen und die Wanen und die griechischen Götter im Olymp. Ja, die sollen da ruhig rumlaufen, aber die Leute sollen die nicht nachlaufen und sie nicht anbeten. Allah, der Hochgott von Mekka, schließt es komplett aus. Das ist die einzige Gottheit. Auch wenn wir Buddhisten oder Hinduisten oder da kommen, die akzeptieren, dass es andere Götter gibt. Nur halt eben der Islam, egal in welcher Ausrichtung, leugnet die Existenz von anderen Gottheiten. Kennt damit auch keine Religionsfreiheit. Allenfalls die Glaubensfreiheit für Dhimmis, die sogenannten Schutzbefohlenen, über die ich ja gerade gesprochen habe, die Schriftbesitzer. Deswegen ist es beispielsweise so, diejenigen Menschen, die den germanischen Glauben anhängen, gibt es ja auch in der NPD, das sind todeswürdige Verbrecher. Bei uns Christen oder bei den Juden, da wird das zumindest anerkannt, wir hätten so eine Beziehung zu Allah, aber wir würden das alles nicht so richtig kapieren, wir sind ja alles ein bisschen doof. Aber diejenigen, die also den griechischen oder den germanischen oder den hinduistischen Gottheiten anhängen, das sind Heiden, mit denen kann man machen, was man will. Das sind Verbrecher. Die kann man töten, die kann man versklaven und so weiter und so fort. Und da gibt es keinerlei Ansätze, dass in irgendeiner Form irgendeine islamische Rechtsschule, ein islamischer Rechtsgelehrter von außergewöhnlicher Reichweite, auch nur ansatzweise da in irgendeiner Form irgendwas dran ändert. Hat ja jemand hier gehabt, den Tibi Basim da in Essen, auch so einen parallelgesellschaftlichen Supertürken, der hat vom Euro-Islam gefaselt. Ja, wenn er dann um Substanzen gebeten worden ist, dann war da nichts, nur heiße Luft. Ja, weil klar, der kann die Grenze Koran kann er nicht beseitigen. Das kann niemand. Er sagte, man würde eine wirkliche Reformatio machen, so wie Martin Luther. Aber dazu sind die Herren und die Herren im Islam, ist ja eine reine Männerherrschaft, wohl unfähig. Vielleicht sollten wir ihn feminisieren im Zusammenhang mit Gender. So, Gewaltenteilung. Ja? Gewaltenteilung ist die Errungenschaft der europäischen Aufklärung. Und in allen europäischen, nordatlantischen, angelsächsischen Staaten Grundübereinkunft, dass es so sein muss. Gesetzgebende, ausführende, rechtsprechende Gewalt müssen getrennt sein. Geht im Islam nicht. Ist ausgeschlossen durch den Koran. Muss alles eins sein. So, und ein Führer einer mohammedanischen Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland, der erzählt, das ging, lügt. Und er darf es. Ja, der Dschihad ist ja nicht der rein bewaffnete Kampf, sondern das ist auch der Kampf mit Lügen. Und die Dimmis darf man belügen. Und zwar am laufenden Band. Kommen wir zum nächsten Problem. Die Apostasie. Und die Rechtstreue. Also, hat er vorhin erzählt, da hat uns ein Rural Öser oder so ähnlich angeschrieben. Nicht Öger, sondern Öz. Und in dem Zusammenhang haben wir uns mit der Thematik befasst. Jeder Mohammedaner kann nur dem Koran, den Hadithen und den Fatwas, also der Scharia gegenüber, gehorsam sein. Nur da kann er seine Rechtstreue entwickeln. Aber das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bestimmt, alle Religionsgemeinschaften, die als solche anerkannt werden wollen, müssen gegenüber dem deutschen Staat rechtstreu sein. Damit würde ich den Koran brechen. Und wenn ich jetzt als Mohammedaner mich dahin stelle und kläre, ja, das mache ich alles, kein Problem, da bin ich ein Lügner. Aber er darf ja lügen, weil es Teil des Dschihad. Und Teil der möglichen Eroberung der Bundesrepublik Deutschland. So, aber bei einem scheitern sie. Und das ist die Apostasie. Der Austritt aus dem Islam. Der Koran sagt, diejenigen, die das tun, werden von Allah gerichtet werden. Jüngstes Gericht. Die Hadithen sagen, derjenige, der das tut, wird mit dem Tode bestraft. Und zwar hier auf der lieben Erde. Von seinen mohammedanischen Mitmenschen. Will eine Religionsgemeinschaft von der Bundesrepublik Deutschland als solche anerkannt werden, muss sie Folgendes tun. Sie muss eine formelle Mitgliedschaft nachweisen. Erstens. Und zweitens. Sie muss die Möglichkeit des Austritts geben. Und das kann keiner. Das geht nicht. Das ist schlichtweg ein Bruch der Offenbarung Mohammed, also des Korans. Das kann man nicht machen. Also gibt es keinerlei islamische Gemeinschaft, Gruppe, Gesellschaft, was auch immer, die in der Lage ist, in irgendeiner Form da eine Regelung zu finden. Das geht nicht. Es sei denn, ich würde den Islam an Haupt und Füßen reformieren. So wie Martin Luther das im Christentum getan hat. Aber das ist nicht sichtbar. Weil das würde ein Bruch der göttlichen Offenbarung bedeuten, ein Bruch mit Allah. Und dafür haben die noch keinerlei Regelung gefunden. Und ich erkenne auch gar keinen Ansatz, dass in irgendeiner Form irgendein islamischer Gelehrter in der Lage wäre, das Problem zu lösen. So. Jetzt haben wir im Neuen Testament einen sehr, sehr andersartigen Umgang von Jesus Christus mit Frauen. Als Protest gegen die jüdische Unterdrückung der Frau. Dann haben wir den Export des Christentums nach Europa. Dann treffen die auf diese germanische Gesellschaft, wo es eine Gerechtstellung von Mann und Frau gibt. Die muss also nicht erst erkämpft werden, die ist da. Die ist unser Common Sense, unser allgemeine Übereinkunft. Und da passt das Christentum als Religion wie die Faust aufs Auge. Da muss man nichts ergänzen, nichts neu machen, sondern die Frau ist also, hat eine besondere Bedeutung im Neuen Testament. Der Jesus Christus sieht viele Dinge da eben vollständig anders als das Rabbinat in Jerusalem. Und die christliche Religion hat dafür mit Sorge getragen, im Zusammenhang halt eben mit diesen germanischen Traditionen, dass wir was Mann und Frau anbelangt, Gleichberechtigung haben. Das hat nichts mit Feminismus zu tun. Ja? Weil ich als bolschewistisch-anarchistische Sonderform für Befehlentwicklung. Ja? Gleichstellung von Mann und Frau bedeutet auch, die Unterschiede zu beachten und zu berücksichtigen bei dem, wie man denn mit dem Problem Gleichstellung von Mann und Frau umgeht. Ja? Das ist im Islam komplett ausgeschlossen. Weil der Koran von vornherein bestimmt, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind. Darauf werden wir nachher noch viel mehr darüber hören. Ja? Da müsste ich ja quasi Gottes Offenbarung, also Allahs Offenbarung, umdichten, in Anführungszeichen, im Sinne eines islamischen Rechtsgelehrten. Und das geht nicht, das kann man nicht machen, das ist Häresie. Auch daran wird es scheitern, den Islam hier wirklich als Religionsgruppe, als Religionsgemeinschaft zu installieren. Das geht nicht. Da gibt es zu viele Bruchlinien, wo denn auch die Mohammedaner selber unfähig sind, durch Lüge das zu korrigieren. Das mit dem Austritt beispielsweise. Dem können sie nicht zustimmen. Sie können uns zwar belügen, was also Rechtstreue anbelangt, das Teil des Jihad, aber bestimmten Sachen wie Gender Mainstreaming sind dann komplett überfordert. Im Übrigen die Linken und die Grünen, die wissen das. Wir haben nämlich mal auf Grundlage der Installation einer Koranschule in Karlshorst, im Bezirk Lichtenberg, in der dortigen Bezirksverordnetenversammlung einen Antrag gestellt, dass die BVV dafür Sorge zu tragen hat, dass Gender Mainstreaming in dieser Koranschule durchgesetzt wird. Da haben die eine Tobe gemacht. Da haben wir beispielsweise als plakativ gesagt, ja, die arabischen und türkischen Jungs müssen genauso ein Kopftuch tragen wie Mädchen. Ein Gebrülle, ein Gemörke, kann man sich nicht vorstellen, ja? Ich hatte auch mal, weil ich in Berlin arbeite, als wissenschaftlicher Referent der NPD, habe ich auch Telefondienst und dann gelegentlich rufen ja solche jungen Migranten an mit islamischem Hintergrund. Da habe ich auch mal gefragt, sag mal, warum trägst du kein Kopftuch? Bist du nicht cool? Das hat die Herren sehr, sehr, sehr wütend gemacht. Die wollten keine Kopftücher tragen. Aber ich habe gesagt, was denn? Dann wärst du doch voll cool. Stell dir mal vor, du gehst jetzt durch Kreuzberg und hast ein Kopftuch auch mit deinen Freunden. Wie cool du wärst. Alle würden auf dich gucken. Ja? Nein, und da gehen dann richtig Wutanfälle und Mordfantasien. Das ist aber voll interessant, was die da für psychologische Reaktionen zeigen. Ne? Also wie gesagt, da ist nichts zu machen, da geht kein Weg dran vorbei. Die Mohammedaner sind unfähig, sich in Europa weltanschaulich, rechtlich anzupassen. Es würde die Zerstörung des Islam als Offenbarung Allahs an und für sich bedeuten. Das ginge nur, wenn man zufällig irgendwo einen anderen Koran finden würde, wo genau das drinsteht, was ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube nicht, dass der gefunden wird. Zumindest nicht in den nächsten 10 oder 20 Jahren. Gut. Ich habe jetzt einiges angedeutet. Und jetzt gehe ich nochmal darauf, zum Abschluss drauf nochmal ein. Als Zusammenfassung, warum das also eine Ideologie ist und keine Religion. Also, Herr Mohammed hat gedacht, er will die Araber einigen und will diese Clan-Streitigkeiten, diesen kleinen, permanenten Kleinkrieg durch den Islam überwinden. Das war eigentlich seine Idee. Aber schon sein erster Nachfolger, also sein Schwiegervater, oder einer seiner Schwiegervetter, hat dann gesagt, nee, machen wir, ist ein Exportschlager. Und damit begann quasi der Anfang vom Untergang. Denn auch sofort, als dann Nicht-Araber Mohammedaner wurden, haben die natürlich die Rechtsgleichheit verlangt. Und das hat man ihnen sofort verweigert. Und das hat dann zu den ersten schweren Unruhen innerhalb des kleinen, und damals kleinen islamischen Gemeinschaft geführt. Ich sage ja, 1656 wird Medina erobert durch aufständische mohammedanische Truppen aus Ägypten und Syrien. Und der Kalif wird einfach erschlagen. Aus mit dem, weg damit. Und dann wird unser Kalif eingesetzt. Ja? So, und da hat man dann schon gesehen, da war das Anfang und Ende vorprogrammiert und alle Folgegeschichten haben nichts daran geändert, dass der Islam sich so entwickelt hat, wie er sich heute entwickelt hat. Und das besonders Perverse ist ja, die Türken, die schlimmsten Feinde der Araber, und das wissen die beide, ja, also quasi auch von meinen jungen Migranten, springen alle um, alle scheiß Araber, ich springe alle um, ja, also das höre ich also regelmäßig. Die Türken haben eine neue Form des sunnitischen Islam erfunden. Weil ihr Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk mehrere heretische, also glaubensgrundsätzliche Verbrechen begangen hat. Er hat nämlich den Koran ins Türkische übersetzen lassen. Er hat die Anwendung der arabischen Schrift verboten und das war die lateinische Schrift eingeführt. Und er hat die Vorbeter und die Rechtsgelehrten zu staatlichen Angestellten eines laizistischen Staates gemacht. Das sind alles Dinge, die strikt verboten sind. Das andere mit dem, also das Kalifat hat verbieten lassen, habe ich Ihnen schon erzählt. Das sind alles Elemente, die zeigen, dass der Islam als ideologische als Ideologie unfähig ist, eine Führung, eine zentrale Führung herauszubilden, einen zentralen Willen herbeizuführen, sondern immer abhängig ist von regionalen, von lokalen Oberschichten und ihren asymmetrisch asozialen Interessen. Und das wird ganz brutal von den US-Amerikanern und von den Briten ausgenutzt, um das, was wir hier auf der Karte sehen, so zu gestalten. Er ist eine Bedrohung, er ist eine gefährliche Psychodroge, eine Ideologie, die dazu dient, asymmetrische soziale Verhältnisse zu zementieren. Er wird hier systematisch, nach meiner Auffassung, auch von unseren Oberschichten in Kerneuropa installiert und auch in Nordamerika, damit die Unterschichten so gesehen in ein ideologisches Zwangskorsett gesteckt werden, um sie dauerhaft zu unterdrücken und auszubeuten zu können. Und deswegen gilt es, das Thema Islam und dessen Bedeutung auf soziale Reichweite intensiv öffentlich bekannt zu machen, damit wir als politische Partei ganz klare Positionen beziehen und gegen die Islamisierung Europas intensiv ankämpfen. Wir wollen die islamische Ideologie nicht. Sie ist keine Religion, sie passt nicht in den, sie ist asozial, sie dient kapitalistischen Interessen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ein christlich-germanisches Abendland haben, ein christlich-germanisches Deutschland. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.